Funkkolleg Musikgeschichte. Achte Kollegstunde, Kontrapunkt und Textausdruck. Autorin Dr. Silke Leopold. Es erscheint heute kaum mehr vorstellbar, dass das Madrigal, mit dem unsere Sendung begann, einmal Zielscheibe der Kritik gegen eine vermeintlich umstürzlerische Neutönerei gewesen ist, in der man das Ende aller guten und wahren Musik heraufziehen sah. Denn für uns ist Cruda Marilli aus dem 1605 erschienenen fünften Madrigalbuch von Claudio Monteverdi allemal alte Musik. Und doch lösten einige wenige Takte dieses Madrigals eine Kontroverse von einer Heftigkeit aus, mit der man heutzutage nur mehr noch politische Flügelkämpfe austrägt. Wir sollten uns über die Hitzköpfigkeit der Kontrahenten allerdings nicht allzu sehr wundern. Denn bei der Frage nach möglichen Fehlern in der Komposition von Cruda Marilli stand weit mehr auf dem Spiel als ein paar satztechnische Details. Hinter dem Streit zwischen dem Bologneser Musiktheoretiker Giovanni Maria Artusi und dem Mantuaner Hofmusikus Claudio Monteverdi stand ein geistesgeschichtlicher Umbruch epochalen Ausmaßes. Ein Wandel in der Musikanschauung, im Kunstbegriff, im Verhältnis von Dichtung und Musik, von Werk und Interpret, von Werk und Zuhörer. Dass sich in diesem Streit um Töne eine Zeitenwende artikulierte, wird freilich erst von der Warte historischer Distanz aus deutlich. Zunächst einmal schien es, als ob ein Schulfuchs und ein Genie aufeinander trafen. Thank you. Der Streit um dieses Madrigal, wie Artusi ihn in seiner Schrift über die Unvollkommenheiten der modernen Musik darstellt, beginnt im Hause eines Ferrareser Musikliebhabers. Luca, ein Edelmann im Gefolge eines österreichischen Erzherzogs, berichtet seinem Freund Vario, einem adligen Musikkenner aus Arezzo, von einer musikalischen Soiree, zu der man ihn am Tag zuvor gebeten hatte. Nachdem ich euch, edler Herr, gestern verlassen hatte, traf ich auf der Piazza einige Herren, die mich einluden, im Haus eines Freundes ein paar neue Madrigale anzuhören. Und so ging ich mit, teils aus Freundschaft, teils aus Neugierde. Die Madrigale wurden ein paar Mal gesungen, aber der Name des Komponisten wurde nicht genannt. Die Machart war nicht ungefällig, wiewohl sie auf neuen musikalischen Regeln und einer neuen Art der Textbehandlung beruht. Und doch sind die Madrigale schroff und nicht besonders angenehm anzuhören. Aber damit ihr urteilen könnt, habe ich euch hier die entsprechenden Passagen mitgebracht. Ich habe sie gestern Abend noch zu meinem Vergnügen zu Papier gebracht. Signor Luca, ihr bringt mir Neuigkeiten, die mich nicht wenig verwundern. Und es gefällt mir, in meinem Alter eine neue Kompositionsweise zu sehen. Aber noch viel mehr würde es mir gefallen, wenn ich sehen würde, dass diese Passagen sich auf irgendeine Einsicht gründen, die der Verstand erfassen könnte. Aber diese Windeier, diese Hirngespinste vom Marktplatz gefallen mir wahrhaftig nicht. Hört euch nur das an. Wirklich scheint mir, trotz meiner geringen Kenntnis, dass diese Passagen gegen das Gute und Schöne der Tonsatzlehre verstoßen. Sie beleidigen das Ohr eher, als dass sie es ergötzen. Und sie bringen die Regeln durcheinander, die dieser Kunstordnung gegeben und Grenzen gesetzt haben. Und statt das Wissen von der Musik mit vielfältigen Ideen anzureichern und zu veredeln, wie so viele hervorragende Geister vor ihnen, bringen diese Komponisten es nun dahin, dass man die gute und reine Schreibart nicht von der Regelwidrigen wird unterscheiden können. Wohl gesprochen, Signor Luca. Doch wie können Sie diese Unzulänglichkeiten entschuldigen und verstecken, die doch so unverschämt sind, wie sie unverschämter nicht sein können? Wieso unverschämt? Ich weiß nicht, wie ihr diese Meinung vertreten könnt. Sie nennen Ihre Unverschämtheiten Dinge in einer anderen Schreibart. Sie behaupten, dass dies die wahre Art zu komponieren sei. Und Sie versichern dabei, dass diese neue Art zu komponieren dazu da sei, viele Effekte zu erzielen, zu denen die normale Musik, die doch so viele schöne und süße Klänge hervorbringt, nicht in der Lage sei. Und Sie behaupten, dass das Herz sich beim Anhören solcher Härten rühre. Sprecht ihr im Ernst? Oder treibt ihr euren Spaß mit mir? Wieso sollte ich nicht ernst sprechen? Im Gegenteil, jene machen sich lustig über die, die anderer Meinung sind. Ich glaube, dass diese Komponisten nichts anderes als Rauch im Kopf haben. Und dass sie so sehr in sich selbst verliebt sind, dass sie glauben, sie könnten die guten Regeln zersetzen, verderben, ruinieren, die durch so viele Theoretiker und hervorragende Musiker auf uns gekommen sind. Ihr ganzes Trachten geht dahin, das Gefühl zu befriedigen. Und sie kümmern sich überhaupt nicht darum, dass der Verstand dazu kommt, ihre Melodien zu begutachten. Ihnen genügt es, ihre Dudeleien auf ihre Weise aneinander zu reihen und die Sänger zu lehren, beim Singen den Körper zu verdrehen. Und am Schluss lassen diese Sänger sich derart gehen, dass es tatsächlich scheint, als stürben sie. Und das ist dann die Vollendung ihrer Musik. Ihr habt es gesagt, sie sterben. Und ihre Werke werden mit ihnen sterben. Unter den vielen Plagen, die jedem Künstler den Weg mühselig machen, der zur Unsterblichkeit führt, pflegen die Gelehrten allgemein die Ignoranz für die größte zu halten. Die Ignoranz macht es unmöglich zu unterscheiden, was die besseren oder die schlechteren Entscheidungen sind. Es genügt, einen Lärm aus Klängen zu produzieren, ein Durcheinander von Unverschämtheiten, eine Ansammlung von Unvollkommenheiten. Und das alles kommt von der Ignoranz, die sie vernebelt. Thank you. Luca und Vario hätten sich über das Madrigal Monteverdis, das sie eben hörten, ebenso ereifern können wie über Cruda Marilli. Denn die satztechnischen Fehler, um die es in der Kontroverse vordergründig geht, finden sich auch in diesem Stück aus dem vierten Madrigalbuch, das 2 Jahre vor dem fünften, also 1603, im Druck erschien. Nach den Regeln der Tonsatzlehre ist es nämlich verboten, nach einer Pause mit einer Dissonanz einzusetzen, ohne diese Dissonanz auf irgendeine der erlaubten Arten eingeführt und den Hörer damit auf den kommenden Missklang vorbereitet zu haben. Das Ai Lasso im Sopran von Cruda Marilli bildet aber mit der Bassstimme eine Dissonanz. Ebenso bildet die Mittelstimme in den beiden Oimè im zweiten und vierten Takt von Oimè se tanto amate mit dem Bass eine unvorbereitete Dissonanz. Konnte Monteverdi beim Komponieren diese Fehler übersehen haben? Wohl kaum. Schließlich war er ein ebenso qualifizierter wie routinierter Berufsmusiker an einem der kulturell führenden Höfe Europas und hätte sich mit Nachlässigkeiten oder gar Ignoranz seine Existenzgrundlage selbst entzogen. Er musste also etwas anderes im Sinn gehabt haben, als er diese Regelwidrigkeiten an so exponierter Stelle in seinen Kompositionen anbrachte. Was aber mochte ihn zu so harschen Dissonanzen bewogen haben? Luca hatte ganz recht verstanden, als er im Hause seiner Freunde etwas von einer neuen Art der Textbehandlung gehört hatte. Dennoch ließ seine Abschrift des Stückes, die er Vario mitbrachte, den Text aus. Was Luca Vario zeigte, war der pure Tonsatz. Und obwohl Monteverdi sich nur sehr widerwillig und zögernd auf den Streit mit Artusi einließ, war es doch dieser Punkt, an dem er sich seinerseits ereiferte. Denn er sah die Rechtfertigung der Regelwidrigkeiten in der besonderen Affektqualität des Textes. Noch 30 Jahre nach der Kontroverse, als alter Mann von 66 Jahren und inzwischen von den Zeitgenossen zum Divino Claudio, zum göttlichen Claudio erhoben, erinnerte Monteverdi sich der Schmach, die Artusi ihm angetan hatte. Ein gewisser Theoretiker des strengen Satzes hat damals öffentlich Kritik an einem meiner Madrigale geübt, als ob sie von einem Kind stammten, das gerade den Satz Note gegen Note lernt. Ein wahrer Künstler, dies war Monteverdis Überzeugung, zeigte sich nicht in der sklavischen Beachtung der Regeln, sondern gerade darin, dass seine genialen Einfälle bisweilen über die Grenzen der strengen Lehre hinausdrängten. Und zu diesen musikalischen Einfällen inspirierte ihn der Text. Dass Artusi dem Text überhaupt keine Bedeutung beimaß, erboste Monteverdi mehr als alles andere. In einer gedruckten Erklärung ließ Monteverdi im Jahre 1607 seinen Bruder Giulio Cesare an seiner Statt auf Artusis Schriften antworten. Artusi als guter Schulmeister greift einige Partikelchen aus dem Madrigal meines Bruders heraus und kümmert sich keinen Deut um den Text. Er lässt ihn weg, als ob er nichts mit der Musik zu tun hätte. Wenn er in den Passagen, die er als fehlerhaft bezeichnet, den Text beigefügt hätte, hätte die Welt bestimmt erkannt, dass sein Urteil zu weit geht. Mein Bruder sagt aber, dass er seine Sachen nicht aufs Geratewohl macht. Es ist seine Absicht gewesen, den Text zum Herrn des Tonsatzes zu machen und nicht zu seinem Diener. Diese Bemerkung von dem Text als Herrn über den Tonsatz ist der zentrale Punkt der Kontroverse. Denn für Artusi gab es keinen Unterschied zwischen wortgebundener Musik und Musik schlechthin. Für ihn war die Tonsatzlehre verbindlich und auch die Textausdeutung hatte sich ihren Regeln unterzuordnen. Für Monteverdi war der Text der Ausgangspunkt der musikalischen Erfindung. Um die wahrhaft harschen Dissonanzen in Cruda Marilli zu verstehen, müssen wir daher nicht nur den Text verstehen, sondern auch wissen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Grausame Amaryllis, die du noch mit deinem Namen, bitter weh mir Armen, zu lieben lehrst. Amaryllis, weißer und schöner als der weiße Liguster, doch tauber als die taube Viper, wilder und flüchtiger. Da ich mit meinen Worten dich verletze, werde ich schweigend sterben. Cruda Marilli ist kein lyrisches Gedicht, sondern ein dramatischer Text. Mit diesen Worten stellt sich Mirtillo, die Titelfigur in Giovanni Battista Guarinis Schäferdrama Il Pastor Fido, der treue Hirte, dem Publikum in der zweiten Szene des Dramas vor. Mirtillo liebt die Nymphe Amarilli, doch die ist einem anderen versprochen, obwohl auch sie heimlich Mirtillo liebt. Nach einer Reihe von Verwicklungen werden die beiden dann doch noch ein Paar. Il Pastor Fido, zwischen 1580 und 1584 entstanden und 1590 gedruckt, ist eines der berühmtesten Theaterstücke der Literaturgeschichte überhaupt. Es wurde in fast alle europäischen Sprachen übersetzt und sogar ins Persische und Indische. Bis zum 18. Jahrhundert erschienen allein in Italien mehr als 80 Ausgaben dieses Werkes. Und die Komponisten fanden in diesem Schäferspiel, kaum dass es im Druck erschienen war, einen schier unerschöpflichen Fundus an geeigneten Textvorlagen für ihre Madrigale. In Mantua, wo Monteverdi seit 1590 als Violaspieler im Ensemble des Herzogs beschäftigt war, hatte man jahrelang an einem Projekt gearbeitet, den Pastor Fido auf die Bühne zu bringen. Ein Projekt, das aus verschiedenen Gründen immer wieder scheiterte, bis es 1598 schließlich soweit war. Es ist auffällig, dass wir von den drei bedeutendsten mantuanischen Hofkomponisten aus den Jahren 1595 bis 1600 jeweils eine Vertonung des Textes Cruda Marilli kennen. Könnten diese Kompositionen in Zusammenhang mit der geplanten Theateraufführung gestanden haben? Oder waren sie gleichsam das Trostpflaster dafür, dass die Theateraufführung nicht zustande kam? Wir wissen es nicht. In jedem Falle aber erforderte der dramatische Text einen anderen musikalischen Zugang als ein lyrisches Gedicht. Alle Komponisten, die dieses Cruda Marilli vertonten, und das waren fast 20, waren sich der Ausdruckskraft der Worte bewusst. Grausam, tot, bitter, Viper, wild und so fort. Für Monteverdis Komposition waren allerdings nicht die Worte selbst, sondern die dramatische Situation entscheidend. Wie gewagt Monteverdis höchst dissonantes Stück in seiner Zeit tatsächlich war, können wir am besten erkennen, wenn wir seine Version mit einer anderen Version, der von Jacques de Weerdt, vergleichen. Jacques de Weerdt veröffentlichte sein Cruda Marilli im Jahre 1595. Nur wenige Jahre danach, auf jeden Fall vor 1600, komponierte Monteverdi sein Madrigal. Denn im Jahre 1600 erschien bereits Artusis Streitschrift dagegen. An Jacques de Weerdts Stück hätte Artusi nichts auszusetzen finden können. Es ist nach den Regeln der Satztechnik komponiert und der Vergleich mit Monteverdi ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil sich das melodische Material der beiden Stücke an manchen Stellen auffallend ähnelt. So gleichen sich nicht nur die Anfangsmotive mit ihren absteigenden Noten, sondern auch die hohen Noten bei dem Schmerzensschrei Ai lasso. Es scheint, als habe Monteverdi dieselben Bausteine wie sein älterer Kollege de Weerdt benutzt, sie aber ganz anders zusammengesetzt. Hören wir de Weerdts Version. Thank you. Der Werts-Komposition ist ein Madrigal mit allen Merkmalen der Gattung. Und es ist schön komponiert. Der Anfang mit seiner polyphonen Machart klingt differenziert, aber nicht dramatisch. Die fünf Stimmen beginnen nacheinander und machen deutlich, dass fünf verschiedene Sänger beteiligt sind. Und der Schmerzensruf Ai Lasso, der emotionale Höhepunkt des Madrigals, wird lediglich mit einer regelkonformen Vorhaltdissonanz und einer sehr hohen Note zum Ausdruck gebracht. Ansonsten hält sich die Musik eher zurück. Zum Vergleich noch einmal den Beginn von Monteverdis Version. Dass zwischen diesen beiden Versionen desselben Textes Welten liegen, lässt sich wohl kaum bestreiten. Aber worauf mag das zurückzuführen sein, wo doch das Material, die melodischen Bausteine so ähnlich sind? Was Monteverdi beabsichtigte, wird gleich in den ersten Takten deutlich. Da singen keine fünf Personen, obwohl auch Monteverdis Madrigal fünfstimmig komponiert ist. Aber diesmal deklamieren alle Stimmen den Text gemeinsam, sodass der Hörer nicht fünfmal dieselbe Melodie zu hören bekommt, sondern einen dichten Klang, der von der Oberstimme melodisch angeführt wird. Die fünf Stimmen verschmelzen zu einer Person. Und dass diese Person Kummer hat, ist deutlich zu hören. Denn schon im zweiten Takt wird der Klang in einer Weise dissonant und gequält, wie man es bisher niemals gehört hatte. Monteverdi ließ sich weniger von den Worten selbst inspirieren, als von der Vorstellung eines Menschen, der in seinem Unglück diese Worte spricht. Monteverdis Komposition macht nicht mehr den Eindruck eines polyphonen Madrigals. Es wirkt wie eine kleine Szene, wie ein Auftritt des Hirten Mirtillo, der seine Verzweiflung heraussingt. Dies ist keine schöne Musik mehr, dies ist ergreifende Musik. Seine Zuhörer zu erschüttern, darin sah Monteverdi den Hauptzweck seiner Musik. Schon Plato sagt, folgt nicht die Art des Sprechens und der Vortrag der Gemütsverfassung. Wenn aber dieser Textvortrag im Vordergrund steht, dann bewegt die Musik die Herzen. Monteverdis Madrigal ist keine Betrachtung über einen unglücklich verliebten Hirten. Seine Musik ist Mirtillo, die Person. Mit seiner Musik erweckte Monteverdi den unglücklichen Hirten selbst zum Leben. Doch hätte es dabei nicht einen Weg geben können, der das eine tat, ohne das andere zu lassen? Eine Musik, die die Regeln wahrte und dennoch die Zuhörer ergriff? Konnte sich das Unglück nicht auch im Rahmen der traditionellen Madrigalkomposition artikulieren? Und war Monteverdi wirklich der Erste, der die Regeln übertrat, um die Herzen der Zuschauer zu rühren? Sicherlich war er der Erste, der mit Dissonanzen so frei und vor allem so freigiebig umging. Und doch hatte es den freieren Umgang mit verbotenen Intervallen und Tonschritten schon lange vor Monteverdi gegeben. Monteverdi selbst berief sich sogar auf einen Komponisten, der zwei Generationen vor ihm gewirkt hatte. Blicken wir deshalb ein wenig zurück in die Geschichte, denn auch Monteverdi argumentierte mit der Geschichte, als er Crudamarilli gegen Artusis Angriffe verteidigte. Er teilte die Musik in zwei unterschiedliche Schreibarten auf, in eine ältere und eine neuere, wobei allerdings auch die Erfindung der neueren schon Jahrzehnte zurücklag. Die ältere ordnete den Text der Musik unter, die neuere die Musik dem Text. Die Kompositionsweise, die den Textvortrag zum Herrn über die Tonsatzlehre machte, nannte Monteverdi Seconda Pratica, die zweite Praxis, und die andere, ältere, nannte er Prima Pratica, die erste Praxis. Die beiden Arten zu komponieren, die alte und die neue, sind wirklich verschieden. Besonders in der Art, mit den Dissonanzen umzugehen, wie mein Bruder zeigen wird, damit alle verstehen, wie die eine und wie die andere beschaffen ist. Beide schätzt mein Bruder übrigens sehr. Unter Prima Pratica, also der ersten Schreibart, versteht er jene, die auf der Vollkommenheit des Tonsatzes beruht. Das heißt, in der sich der Text dem Tonsatz unterordnet. Und diese Praxis fing an mit den ersten, die in unserer Notenschrift komponierten. Und sie wurde später von Ockeghem, Josquin des Prez und vielen anderen vervollkommnet und ist in letzter Zeit von Adriano Villard zu höchster Vollkommenheit gebracht worden. Und die Seconda Pratica hat als erster der göttliche Cipriano de Rore eingeführt, wie mein Bruder zeigen wird. Dann wurde sie vervollkommnet von Marenzio, Jacques de Wert, Luzzasco Luzzaschi, Jacopo Peri, Giulio Caccini und vielen anderen, die von der wahren Kunst etwas verstehen. Die Seconda Pratica aber ist diejenige, die den Textvortrag zum Herrn über den Tonsatz macht. Wer war Cipriano de Rore, den Monteverdi als Ahnherrn der Seconda Pratica anführte? De Rore, ein Madrigal- und Motettenkomponist, lebte von 1516 bis 1565, starb also zwei Jahre vor Monteverdis Geburt. Er galt als ein Komponist, der besonders in der letzten Phase seines Schaffens der Chromatik als Ausdrucksmittel einen breiten Raum in seinen Madrigalen eingeräumt und dabei auch manche verbotenen Intervalle geduldet hatte. Viele bedeutende Madrigalkomponisten hatten bei ihm studiert. Monteverdis Lehrer, Ingenieri ebenso wie Jacques de Wert und viele andere. Zu den Madrigalen, die Monteverdi als Beispiele für die Seconda Pratica anführt, gehört auch Cipriano de Rores Petrarca-Vertonung Crudele acerba inesorabil morte, grausamer, bitterer, unerbittlicher Tod. Dass Cipriano de Rore ein Avantgardist in der Dissonanzbehandlung gewesen war, wurde sogar von Musiktheoretikern aus Monteverdis Zeit anerkannt. 1622 erwähnte Lodovico Zacconi in seiner Pratica di Musica, dass Monteverdi seine Art der Dissonanzbehandlung von Cipriano de Rore gelernt hätte. Aber er erwähnte daneben auch noch eine andere, gleichermaßen wichtige Quelle für Monteverdis Ideen. Wenn es auch die Aufgabe der Dissonanzen ist, Misstöne hervorzubringen und den Hörer unbefriedigt zu lassen, sollte die Musik, die doch zart und süß ist, sich ihrer enthalten. Dennoch ist es richtig, dass sie an manchen Stellen, wo sie stören sollen, die Musik danach süßer und angenehmer machen, wenn sie an den richtigen Stellen angebracht sind. Man sollte die Dissonanzen zwischen den Konsonanzen immer so verteilen, dass sie auf die zweite, das heißt die unbetonte Hälfte des Taktes fallen und niemals auf die erste, es sei denn für bestimmte Effekte, nämlich wenn sie nicht selbst zum Singen gedacht sind, sondern dazu, auf sangbare und angenehmere Melodien hinzuführen. Von dieser Art sind etwa die Werke Claudio Monteverdis voll, nämlich dass der Sänger, indem er mit Nachdruck die dissonierende Note zu Beginn des Taktes verlässt, mit der Konsonanten auf der zweiten Zählzeit mehr Genuss vermittelt. Und wer mich fragt, woher Monteverdi diese Art hat, sage ich, dass er dies von Cipriano de Rore gelernt hat. Oder anders ausgedrückt, obgleich er es von ihm hätte übernehmen können, hat er doch nicht alles von Cipriano de Rore gelernt, sondern ebenso von der normalen Aufführungspraxis der heutigen Sänger, die ihre Musik mit so angenehmen Gemütsäußerungen wie möglich vortragen, um beim Publikum besser anzukommen. Dass Monteverdi bei Cipriano de Rore gelernt hatte, konnten wir an dem Madrigal Crudele acerba inesorabil morte unschwer erkennen. Aber wie konnte Monteverdi bei den Sängern etwas für seine Kompositionen lernen? Stand das Werk nicht fest, wenn es den Schreibtisch des Komponisten verließ? Im 16. Jahrhundert war das noch keineswegs der Fall. Der Notentext war die eine Sache und das, was dann erklang, eine andere, bisweilen gar eine sehr andere Sache. Denn für die Sänger bedeutete der Notentext nicht mehr als ein musikalisches Gerüst, das sie mit ihren Verzierungen und Koloraturen ausfüllten. Gute Sänger brachten die Koloraturen mit Geschmack an. Und das hieß vor allem nicht zu viele und an textlich und musikalisch passenden Stellen. Weniger gute Sänger aber sangen die Koloraturen ohne Bezug zum Text. Einfach nur, um die eigenen stimmlichen Fähigkeiten ins rechte Licht zu rücken. Immer wieder wetterten die Komponisten gegen die Unsitte der Sänger, die Kompositionen ohne Sinn und Verstand mit virtuosem Beiwerk zu überwuchern, egal ob die entsprechende Note lang oder kurz war, egal ob das zu singende Wort Jubel oder Trauer beinhaltete. So beklagte sich zum Beispiel Giulio Caccini: Ich sehe viele meiner Stücke verstümmelt kursieren und höre außerdem meine Verzierungen falsch angebracht, wie ich sie erfunden habe, um jene alte Art der Diminutionen zu überwinden, die früher üblich waren. Und ich sage falsch angewandt, weil ich meine, dass sie nur zu wenig affektgeladener Musik gehören und außerdem nur zu langen Silben und Schlusskadenzen. Wie sich ein Musikstück durch Koloraturen ändern konnte, wollen wir wieder an einem Beispiel Cipriano de Rores zeigen. Sein Madrigal Ancor che col partire gehörte zu den berühmtesten Madrigalen des 16. Jahrhunderts. Es stammt aus einer früheren Schaffensphase und ist nicht chromatisch. In vielen Lehrbüchern, aus denen man die rechte Art des Diminuierens, also des Verzierens, lernen konnte, wurde dieses Madrigal als Schulbeispiel benutzt. Doch hören wir zunächst die Originalversion. Und nun wollen wir dasselbe Stück in einer Version hören, die der Mailänder Kapellsänger und Franziskanermönch Giovanni Battista Bovicelli in seinem 1594 publizierten Verzierungslehrbuch veröffentlicht hat. Wir werden dabei das Grundgerüst der Komposition nur mit Mühe wiedererkennen. Thank you. solche Verzierungen kümmerte sich Artusi bei seinen Überlegungen zum Tonsatz nicht. Denn die Verzierungen gehörten für ihn einer anderen Sphäre an, über die der Theoretiker der Kontrapunktlehre nicht zu befinden hatte. Die Theoretiker konnten eine Komposition nach denselben Regeln beurteilen, nach denen sie entstanden war. Für die Aufführung eines Werkes fühlten sie sich nicht verantwortlich. Ein Musikstück hatte zwei verschiedene Gesichter: den bleibenden, aber stummen Notentext und das tatsächlich erklingende, aber flüchtige Stück. Ob bei einer Aufführung fehlerhafte Intervalle in den Diminutionen gesungen wurden oder verbotene Dissonanzen, kümmerte den Theoretiker der Satzlehre nicht. Solche Peinlichkeiten fielen bestenfalls auf den Sänger zurück, nicht auf den Komponisten. Monteverdi fühlte sich dagegen Zeit seines Lebens nicht als Theoretiker, sondern als Praktiker. Und deshalb machte er sich auch die Errungenschaften der musikalischen Praxis zu eigen. Zacconi hatte ganz richtig erkannt: was Artusi an der Ailasso-Stelle in Crudamarilli bemängelte, hatte Monteverdi tatsächlich von den Praktikern gelernt. Dieser regelwidrigen Stelle liegt nämlich als Idee und Gerüst eine erlaubte Fortschreitung mit einer Vorhaltdissonanz zugrunde. Ein Sänger mit dramatischer Begabung und Gespür für emotionale Situationen hätte aus dieser Vorhaltdissonanz angesichts des abgrundtiefen Seufzers, für den sie steht, vermutlich genau das gesungen, was Monteverdi aufschrieb, nämlich eine Seufzerpause und zwei dissonante Noten, die direkt oberhalb und unterhalb des notierten Tons lagen. In den Verzierungslehrbüchern wie dem von Bovicelli lassen sich genau solche Vorschläge nachweisen. Ein solcher Sänger hätte also folgendermaßen gesungen: genau diese Wendung aber steht in Monteverdis Notentext. Artusi hatte recht, wenn er Monteverdi vorwarf, die Dissonanzenlehre nicht zu beachten. Aber die Art, wie Monteverdi die Regeln übertrat, war nichts Neues. Neu war nur, dass Monteverdi die beiden Gesichter eines Musikstücks zu einem einzigen verschmolz, dass er die Improvisation zur Komposition erhob, dass er keinen Unterschied mehr machte zwischen dem Werk und der Aufführung, dass er aufschrieb, was eigentlich flüchtig war. Es war Monteverdi nicht daran gelegen, diese Dissonanzbehandlung zu einer neuen Lehre zu erheben, im Gegenteil. Denn die Qualität solcher Dissonanzen bestand ja gerade in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer direkten Anbindung an den zugrunde liegenden Text. Ein Katalog aller möglichen Dissonanzen in Zusammenhang mit allen möglichen Worten wäre undenkbar gewesen und hätte der Idee dessen widersprochen, was Monteverdi als Kunst ansah. Nicht die perfekte Beachtung der Regeln, sondern das gezielte Überschreiten der Regeln. Mein Bruder hat zweite Praxis und nicht Theorie gesagt, weil er seine Gründe bezüglich der Art und Weise darlegen will, in der die Dissonanzen und Konsonanzen in der Praxis angewendet werden sollen. Und er hat nicht Unterweisung in der Melodie gesagt, weil er dies nicht für ein so großes Thema hält. Er überlässt Zarlino das Verfassen einer so edlen Schrift, der sein Buch deswegen Unterweisung im Tonsatz nannte, weil er die Gesetze und Regeln des Tonsatzes lehren wollte. Aber mein Bruder hat Seconda Pratica gesagt, das heißt zweite praktische Anwendung, weil er sich Gedanken über die Anwendung machen will. Das heißt Gedanken über die Melodie und über seine Gründe, wobei er nur so viel anführen will, wie nötig ist, um sich gegen seinen Widersacher zu verteidigen. Der Streit um die regelwidrigen Dissonanzen in Crudamarilli mutet heute ein wenig wie ein Streit um des Kaisers Bart an. Wir können nicht mehr ohne weiteres verstehen, warum Artusi in ein paar unerlaubten Dissonanzen eine Gefahr für die Kunst der Musik schlechthin erblickte. Uns ist die Grundsätzlichkeit dieses Streites fremd. Aber dass wir ihn kaum mehr verstehen können, zeigt paradoxerweise nur, dass Artusi mit seinen Befürchtungen recht hatte. Für uns ist Musik inzwischen etwas anderes geworden, als sie es für Artusi war. Und wir verstehen unter Kunst etwas anderes als Artusi. Für ihn galt die Musik auch als eine Wissenschaft. Etwas, über das die Wissenden, die Klugen, die Gebildeten zu befinden hatten, Etwas, dessen Schöpfungsprozess ein ebenbürtiger Zuhörer nachvollziehen, durchschauen konnte. Etwas, das den Intellekt ebenso zu erfreuen hatte wie die Sinne. Denn als Kunst galt Artusi die Kunstfertigkeit. Das Handwerk auf höchstem Niveau. Lehrbar und lernbar, geordnet und vorbildlich. Kriterien wie gut und schlecht, richtig und falsch besaßen für die Beurteilung der Kunst ihre Gültigkeit. Mit Werken wie Crudamarelli, mit Äußerungen wie denen über die Seconda Pratica, begann sich ein neuer Kunstbegriff zu artikulieren. Eine neue Ansicht darüber, wozu Musik dienen solle. Und diese neue Musikanschauung ist der unsrigen näher als Artusis Musikverständnis, das immerhin auf einer jahrhundertealten Tradition beruhte. Doch Artusi konnte den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Für Monteverdi und viele seiner Zeitgenossen war der geniale Einfall, das nicht Nachprüfbare, das nicht Lehrbare, der Schritt über die Grenzen der Lehre hinaus der Inbegriff von Kunst. Allerdings vor der Folie eines ansonsten verbindlichen Regelkodex, sodass die Regelüberschreitung auch als solche erkennbar wurde. Mit Monteverdi und seinen Zeitgenossen entwickelte sich Kunst zu einer privateren Kunstäußerung, für die rationale Kriterien wie richtig oder falsch gegenüber emotionalen Kriterien wie ergreifend oder erschütternd an Boden verloren. Galt für Artusi als die perfekte Annäherung an ein Kunstwerk noch die Tatsache, dass man es verstehen konnte, wenn man nur auf der gedanklichen Höhe des Komponisten war, so zeichnete sich ein Kunstwerk später gerade dadurch aus, dass man es eben nicht zur Gänze verstehen konnte, dass es etwas Bestürzendes, Geheimnisvolles, nicht völlig Erklärbares hatte. Mit Stücken wie Crudamarelli ging mehr zu Bruch als die Tonsatzlehre. Mit ihnen entstand mehr als ein paar dissonante Madrigale. Crudamarelli stellte ein ganzes Wertsystem in Frage. Und so entpuppt sich der Streit um ein paar Dissonanzen bei näherem Hinsehen als Symptom für eine Zeitenwende, die nicht nur zwei gleichermaßen vergangene Epochen voneinander trennt, sondern darüber hinaus eine Kunstanschauung nach sich zog, die bis in die heutige Zeit an Bedeutung nichts verloren hat. Sie hörten die 8. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Kontrapunkt und Textausdruck von Dr. Silke Leopold. Das Thema der 9. Kollegstunde, der Streit um die italienische und die französische Oper um 1700 von Professor Dr. Wilhelm Seidel. Die Wiederholung dieser Kollegstunde hören Sie am kommenden Samstag um 9 Uhr zusammen mit dem Testbild des 3. Fernsehprogramms von S3 sowie am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr auf Mittelwelle.